Percy und Duck arbeiten gern im Hafen am Meer. In einer klaren Sommernacht ist es nirgendwo schöner als dort. Die großen Dampfer bringen Passagiere, Frachtschiffe bringen Maschinen und andere Güter. Duck und Percy dampfen mit ihren Ladungen vorwärts und rückwärts und werden am Quai beladen und entladen. Eines Morgens fiel Duck und Percy auf, dass der Horizont vollgepackt war mit Segeln, die gegen den blauen Himmel flatterten. »Ich würde so gern mal in ferne Länder segeln«, seufzte Duck. »Lokomotiven können nicht segeln«, schnarrte Percy, »weil Lokomotiven nicht schwimmen können.« Duck träumte dennoch davon. Plötzlich wurden sie unsanft unterbrochen. »Aufwachen«, schwebte Harold über ihnen. »Ich sehe mir die Boote an«, antwortete Duck. »Das ist die Regatta«, wirbelte Harold. »Viele Boote, viel Rennen, viel Spaß. Ich schwebe herum, falls man mich braucht.« »Fliegst du bis zum Horizont?«, fragte Duck. »Ja, darüber hinaus.« »Ich wusste nicht, dass es ein darüber hinaus gibt«, flüsterte Percy. »Fliegst du auf dem Meer auch woanders hin?«, fuhr Duck fort. »Klar, ich kann auf Schiffen landen, überall, jederzeit. Wiedersehen!« Duck seufzte und den ganzen Tag lang redete er nur über die Regatta. Percy verlor die Geduld. »Also, Duck, ich habe meine Räder lieber auf festem Boden. Unsere Gleise bringen uns überall dorthin, wo wir sein wollen.« Plötzlich heulte die Alarmsirene los. »Das ist ein Notfall«, rief Ducks Lokomotivführer. »Ich frage beim Hafenmeister nach.« Und er kam mit schlechten Nachrichten zurück. »Einer der Segler bei der Regatta hat sich die Hand verletzt. Wir müssen ihn zum nächsten Bahnhof und ins Krankenhaus bringen. Harold fliegt ihn her. Kommt!« Duck fuhr so schnell er nur konnte zum Hafen hinunter. Als er dort ankam, befand sich Harold gerade im Anflug. »Freue mich, dich wiederzusehen, Duck«, wirbelte Harold, als er auf der Plattform landete. Dem Mann wurde freundlich geholfen. »Ich werde auf See gebraucht, falls noch etwas passiert. Sonst hätte ich den Herrn ins Krankenhaus gebracht. Muss weiterfliegen. Auf Wiedersehen!« Harold erhob sich wieder in die Lüfte und flog auf die See hinaus. Duck machte sich auf den Weg. Bald war er gut unter Dampf und seine Räder donnerten über die Gleise. Duck ratterte über die Schienen und gab sich die größte Mühe, schnell zum Bahnhof zu kommen. Als sie den Bahnhof erreichten, bedankte sich der Mann bei allen und Bertie sollte ihn ins Krankenhaus bringen. »Du hast fabelhaft ausgesehen, wie du über die Strecke geflogen bist«, schwärmte Bertie. »Kein Wunder, dass sie dich Great Western nennen.« »Percy hat recht«, dachte Duck bei sich. »Lokomotiven sind am glücklichsten, wenn ihre Räder auf festen Gleisen stehen.« In dieser Nacht lagen Percy und Duck ein wenig länger am Quai. Die Luft war warm und das Meer ruhig. »Das ist eine Sternschnuppe«, sagte Duck. »Bist du blöd«, lachte Percy. »Das ist Harold, da, er schwebt über uns.« Harolds Scheinwerfer strahlte Duck und Percy an. Etwas flatterte zu Duck herunter. Sein Lokomotivführer fing es auf. »Das ist eine Flagge von der Regatta. Harold möchte sie dir schenken, Duck.« »Das ist nett von Harold«, flüsterte Duck. »Gut, er hat Wirbelarme statt Räder, aber er weiß jedenfalls, was eine Lokomotive erfreut.« Duck denkt noch immer über das Land hinter dem Horizont nach. Aber am liebsten ist ihm, wenn er mit Freunden zusammen ist. Und ich glaube, er weiß, dass die schönsten Reisen manchmal die sind, von denen man nur träumen kann. Findet ihr nicht auch?